Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Wenn Sie den Archiven regelmäßig folgen, sind Pinsel und Schnorchel für Sie keine Unbekannten. Erich Kästin und Friedrich Steig spielten im RIAS zwei DDR-Funktionäre, die im Kneipengespräch hinter die Kulissen ihrer Republik schauen. Heute habe ich für Sie 6 Episoden aus den Jahren 1951, 1952 und 1953 herausgesucht. Am 2.6.1951 ging es unter anderem um eine Volksbefragung zum Militarismus. Viel Spaß dabei. Tribüne, tägliche Rundschau, heute wieder amtlich. Neues Deutschland, 15 Pfennige, der billige Morgen. Und ich sage dir, Pinsel, da ist der Wurm drin. Frischer Wind, fortschrittlich heiter, garantiert witzig. Ja, ja, danke, danke, mein Herr. Bin selber Volkskorrespondent. Erst neulich wieder, als ich da mal so unvermittelt auf den Busch klopfte. Ja. Nicht wahr? Da, sag mal, hörst du überhaupt zu? Ja, selbstverständlich, Genosse Schnorchel. Stark hoffen, ja? Also, als ich mal so auf den Busch klopfte, nicht? Ja. Da stellt sich doch plötzlich heraus, dass der Kerl in seinem Fragebogen verschwiegen hat. Mhm. Verstehst du? Einfach verschwiegen, dass er Verwandte in... Zum Donnerwetterpinsel, was hast denn du eigentlich dauernd in der Gegend herumzugucken? Na, ich... Ist ja furchtbar. Entschuldige bitte, ist aber doch wahr, Mensch. Klausen im Kopf, was? Frühlingsgefühle. Nein, bitte, das ist nicht wahr. Ach, komischer Parteiarbeiter. Genosse Schnorchel. Na, was ist denn? Ja, ich habe die ganze Stalinallee runter aufgepasst und gezählt, wie viele Volkspolizisten uns entgegenkommen. Na und? Na, ich wollte mal sehen, wie viel, nicht wahr? Man weiß doch gar nicht mehr richtig Bescheid, wie viel eigentlich... Genosse Schnorchel, stell dir mal vor, 3 ganze du, in 10 Minuten nur 3 Volkspolizisten. Ich meine, ist das nicht... Verstehe ich nicht. Ist das nicht... Ich meine, sind das nicht ein bisschen wenig für Stalin? Entschuldige bitte, würde ich ja. Ich meine, für die Stalinallee? Aber Pinsel, Angst? Naja, nun mal keine Bange nicht, alter Junge. Ja, na, bitte, du lachst genug, Genosse Schnorchel, nicht? Aber ich meine, wie sieht's denn aus, hm? Gestern am 1. Juni, nicht wahr? Ja. Der 6. Jahrestag unserer stolzen Volksarmee, Polizei. Ich habe gedacht, na, das wird mal wieder so ein richtiger Feiertag werden. Schneidig und zackig und mit Marschmusik und Rundfunkübertragung, dass einem so die Kommandos so einen ehrfürchtigen Schauer über den Rücken jagen. Na, bitte, und was war? Kein Mensch hat was davon gemerkt. Sehr schön. Nee, sehr, sehr, sehr schade. Also bitte, ich kann's nicht fassen. Einen einzigen winzigen Artikel habe ich gelesen. Befehl an die Volkspolizei zum 6. Jahrestag. Sehr, sehr kümmerlich. Manche von unseren Parteizeitungen haben gar nicht darauf reagiert. Na, sieh mal. Nein, also bitte, bitte, ich will mal, keine Paraden, keine Aufmärsche, kein Platzkonzert. Nicht mal die Schulkinder haben frei gehabt. Ach, nee. Ach, Kinder, Kinder, wenn ich da an voriges Jahr denke. Ach, war das schön. 12er-Reihen, Genosse Schnorchel. Feldmarschmäßig. Ein Parademarsch haben die hingelegt und alles einheitlich. Karabiner, Koppelschloss, Gesichter. Da war doch auch alles dran. Na, na, na. Doch, doch, doch, doch. Richtig beruhigt ist man nach Hause gegangen. Wo man doch als Funktionär immer so bedroht ist von Agenten und Spionen. Ah, na. Du bist du wohl... Ja, beunruhigt. Sehr beunruhigt bin ich. Jawohl, Genosse Schnorchel. Ja, bedroht fühle ich mich sogar. Gestern am Jahrestag keinen Volkspolizisten gesehen. Und heute bloß die 3. Ja, wo stecken denn bloß die anderen, hm? Ich meine, da stimmt doch was nicht. Sind die vielleicht auf dem Manöver oder haben die etwa schon die meisten wegen der Volksbefragung gegen die Remilitarisierung entlassen? Das glaube ich gerade nicht. Nein? Nun, ja, aber, ich meine, das wäre doch gar nicht auszudenken. Stell dir mal vor, ich meine, so eine Blödsinn, so eine Dummheit. Oder wie? Oder doch? Aber das kann doch nicht. Ruhig, Pinsel, ruhig. Nein. Na, nun kommen wir erst mal hier mit rein. Du musst doch nicht an deiner Stammkneipe vorbeigehen, was? Nein, ja. Aber bitte, bitte nach dir, Genosse. Danke, danke. Auf Wiedersehen. Schön. Sieh doch mal, Genosse Schnorchel. Na, guck doch bloß mal da hinten, da in der Ecke, du. 6 Volkspolizisten. Nur siehst du. Alles halb so schlimm. Ja. Haben Sie hier ein bisschen zurückgezogen? Ja. Hips, komm mal ein bisschen näher ran, Pinsel, ja? Ja. Im Vertrauen,

Bücher oder mehr. Ein Fahrrad braucht was zu suchen, das wirst du finden. Und die Preise fallen schwinden, weil bei uns der Schornstein wieder raucht. Unsere Welt wird schön und wir sind froh. Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Aber da ist doch der Wurm drin, Donnerwetter nochmal. Das schöne Lied, also das schöne Lied so verhunzt. Abstellen den Quatsch! Unerhört! Hast du es wieder gehört, Pinsel? Naja. Abstellen den Quatsch? Hm? Verdammt reaktionäre Kneipe hier. Ach, das war doch das neue Lied von der H.O. Ja, ja. Ja, prächtige Dichtung. Da steckt Köpfchen dahinter, was? Ja, ach, das hervorragend, Genosse Schnorchel. Direkt J.U.H.O. Wie? J.U.H.O. J.U.H.O.? Naja, es hat nichts mit junge Handelsorganisation zu tun oder so, Genosse Schnorchel. Aber man tut ja, was man kann, nicht wahr? Da stehen ja schließlich mitten im Monat der deutsch-chinesischen Freundschaft. Und, naja, eben... J.U.H.O. Ach, das ist Chinesisch. Natürlich. Sieh mal an. Du sag mal, wie heißt denn das auf Deutsch? Ach, so, nicht wahr? Keine Ahnung mehr. Eben J.U.H.O. Ja. Ach, und Du meinst, das reicht aus zur Verständigung? Allemal, Genosse Schnorchel. Das heißt, vorläufig lernen, lernen, lernen müssen wir von den Chinesen. Genau wie von unseren sowjetischen Freunden. Zuerst von den sowjetischen. Klar, Pinsel? Ja, ja, ja, selbstverständlich. Alles bekannt. Nur am ruhmreichen Beispiel der großen Partei, der großen und so weiter und so weiter. Na, du weißt ja schon, in Klammern B, nicht? Aber wenn man sich das so vorstellt, Donnerwetter nochmal, Donnerwetter nochmal, 500 Millionen neue Freunde. Was wir denen so alles liefern dürfen, was? Und was die verbrauchen. Nicht so laut, Pinsel. Du weißt doch das. Ja, ja, ja. Und sag mal, wie wär's denn, können die uns denn nicht diesen Monat wenigstens mal ein bisschen Reis abgeben? Wie? Ich meine... Ach, Reis, Reis. Freundschaft, ja, Freundschaft. Das ist was Heiliges, nicht wahr? Was fürs Herz und Gemüt und nichts zum Essen. Ja. Überhaupt kannst du von den chinesischen Genossen lernen, wie man mit einer Handvoll... Freundschaft. Jawohl, täglich auskommen kann. So, naja, aber... Sieh mal, ich das dachte... sind echte kommunistische Vorbilder. Hm. Aber... unsere Lieferung, Pinsel. Na, ich sah dir, es sieht düster aus. Produktionsrückgang noch und noch. Ja. Du hast wohl gar keine Ahnung, was? Wie es abwärts geht mit der volkseigenen Wirtschaft. Nein. Im Vertrauen, mein Lieber, wir stehen vor einer Katastrophe. Katastrophe? Ja, was? Ja. Also ich sage nur, der ganze Laden ist am Zusammenbrechen. Ja, woher willst du denn aber... Ach, woher? Komm doch mal ein bisschen näher ran. Ja, aber die volkseigenen Betriebe... Gehen doch am Stock, Mensch. Die SAG? Der Wurm, Pinsel, der Wurm ist drin. Der Wurm? Ja, jetzt bauen sie schon in aller Stille, in ganz alten, verstehst du, stillgelegten Bergwerken die Drähte aus, um überhaupt noch Material zu kriegen. Ach Gott, ach Gott, aber... Kinder, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Nein. Diesmal vielleicht mit linken. Und, sag mal, und du hast keine Ahnung, wer? Verdammt undurchsichtige Geschichte, Pinsel. Ach, Kinder, und es fehlt tatsächlich... Alles, alles fehlt. Ach. Also plötzlich wie vom Erdboden verschluckt, nicht wahr? Die letzten Schrauben verschwunden, kein Nagel kriegst du mehr. Und wenn, naja... Agenten? Klarer Fall. Ja, muss mal mit Darlene darüber reden. Müssen irgendwo im Planungsministerium sitzen. Nein, was denn? Heinrich Raus... Vorsicht, noch keine Beweise, Pinsel. Aber das ist ja zum... Der Dicke da hinten, der guckt schon die ganze Zeit so komisch über sein Glas. Ja, ja, ja, ja, ja. Ach, Genosse Schorcher, also jetzt weiß ich erst, warum Sie in meinem Betrieb wieder so viele entlassen haben. Kein Material, Pinsel, kein Material. Weiß der Teufel, wohin die Brüder da oben, verstehst du, das Zeug verschoben haben. Ja, ja, ja. Und das Schlimmste, die Arbeiter schlagen Krach, Genosse Schnorchel. Ach. Ja, ja, ja. Die wollen nicht nach Aue oder zur Volkspolizei, wenn sie entlassen sind. Verdächtigen noch die große Sowjetunion, was? Weil der Laden nicht klappt, ne? Nee, nee, nee, nee, mein Lieber. Hat einen ganz anderen Grund. Aber ich sage dir, du, wenn nicht bald was passiert, also gereizt sind die Leute, sag ich bitte, dir wie... Bitte, Pinsel, klar, ja? Wo? Wo? Naja, oh Gott. Überall, nicht? Ist ja auch kein Wunder, wenn solche krummen Sachen passieren. Also ich war einfach sprachlos, wie ich das hörte. Haben Sie doch neulich so eine kleine Schienenstrecke da unten in Sachsen, die man vorübergehend entnommen, nicht wahr? Nach Berlin für die Weltjugendfestspiele, damit unsere Freunde nicht durch einen ideologisch gefährdeten Westsektor fahren brauchen. Na, und was passiert mit den abgebauten Bonzen, Bolzen, Schrauben oder wie die Dinger da heißen? Der ganze Kram landet aus Versehen in einem Stahlwerk und wird prompt eingeschmolzen. Aha, aus Versehen. Wie? Das kennen wir, Pinsel, das kennen wir aus Versehen. Ja. Ach gut, reden wir bloß nicht darüber, Genosse Schnorchel. Ich meine, wenn schon sowas passiert, nicht? Dann, warte bloß noch darauf, dass wir mal aus Versehen einen Volkspolizeipanzer einschmelzen. Ja. Müssen verdammt wachsam sein, Pinsel. Jawohl. Immer bereit, Genosse Schnorchel. Immer bereit. Weiß ich, Pinsel. Bist ein verlässlicher Bursche. Aber nun mal schnell nach Hause und ordentlich ausschlafen. Moin. Rosa Jepek, Friedensmarsch. Ja. 20 Kilometer, Pinsel. Das ist eine Wucht, was? Ja. Da ist frisch sein. Willst doch sicher auch dein Leistungsabzeichen machen, was? Ja, ich... 20 Kilometer? Ein bisschen viel, meine ich, nicht? In meinen Igelitschuhen und heiß wird's auch morgen weh. Im Vertrauen, Genosse Schnorchel. Genügt's denn nicht, wenn ich mein altes SA-Sportabzeichen von damals vorzeige? Pinsel und Schnorchel wissen, wo der Wurm steckt. Das dritte Kneipengespräch der fiktiven DDR-Funktionäre wurde erstmals am 29.12.1951 im RIAS gesendet. Unsere Helden sind in Silvesterstimmung. Man blickt zurück aufs Jahr und man plant einen Urlaub. Viel Vergnügen. Und ich sage dir, Pinsel, da ist der Wurm aber drin. Aber davon wollen wir doch jetzt nicht mehr sprechen, Genosse Schnorchel. Was? Sieh mal, das Jahr geht jetzt zu Ende, nicht wahr? Und wir haben allen Grund zu erhöhter Wachsamkeit, mein Lieber. Ja, na, aber... Ja, ja. Hast wohl noch ja nicht gehört, was? So, da der Genosse Loharen, der soll ja jetzt schon reif sein. Entschuldige, Genosse Schnorchel, aber auf einen mehr oder weniger kommt's ja nun auch nicht mehr, nicht? Stimmt's? Wie bitte? Das sind doch so viele abserviert und kalt lächelnd abgeschossen worden in den letzten 12 Monaten. Das weißt du doch besser als ich. Wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Unser Generalsekretär hat's Hobeln nun mal perfekt gelernt. So und so. Pinsel, also mit einer solchen Einstellung, da kannst du ja... Kann ich? Also ich will aber was sagen, du. Dann werde ich erst mal ein paar Tage Urlaub machen. Verstehst du, Genosse Schnorchel? Und zwar zum Skilaufen. Was? Das beruhigt die Nerven. Und wir müssen ja schließlich im nächsten Jahr bedeutend ruhiger werden. Komm doch mit. Nein, völlig ausgeschlossen. Ach, ich und Skilaufen. Na hör mal, haben wir uns das nicht beide nicht vielleicht redlich verdient? Pinsel, es tut mir leid, aber ich kann beim besten Willen da nicht mit Fassbrettern... Keine Widerrede. Die Koffer gepackt und ab nach Oberhof. Du sollst mal sehen, wen du da alles über Silvester triffst. Unsere ganze fortschrittliche Prominenz. Ah, und du meinst, da dürfen wir beide eigentlich nicht fehlen, wie? Ja, klar. Wo früher die Monopolkapitalisten rumgesumpft haben, Genosse Schnorchel, da herrscht heute die klassenlose Gesellschaft. In Clubsesseln und alles genossen. Voran mit gutem Beispiel die Spitzen unserer Volksregierung. Na ja, aber die Ski, wo kriegen wir denn die her? Na, völlig klar. Auf dem flachen Lande? MAS. Maschinenausleihstationen. Auf den Bergen? SAS. Skiausleihstationen, Genosse Schnorchel. Noch nie gehört? Nee. Ah, da werden die Bretter nach der Methode Nina Nazarova in persönliche Pflege genommen. Da wird mit 5-Jahr-Planwachs gewachst. So? Schneller rückwärts als vorwärts. Also mein lieber Pinsel, du bist schon wieder reichlich munter. Na ja, den Kopf voller Dummheiten. Mehr sittlicher Ernst, mein Lieber. Ja, ja. An den Beginn des großen Aufbauprogramms in Berlin, da denkst du wohl überhaupt nicht, wie? Schon, Genosse Schnorchel. Aber wir wären doch wirklich dumm, wenn wir dahin gingen. Wie? Nach Feierabend, mitten im Dunkeln. Die haben ja noch nicht mal genug Lampen, damit man sieht, wo man hintrifft mit der Spitzhacke. Macht nichts. Dafür muss eben lauter gesungen werden. Auch bei Stromsperre? Na klar. Aber es fehlt doch Werkzeug, Genosse Schnorchel. Noch und noch. Soll ich vielleicht meinen eigenen Spaten demolieren? Du, und wer weiß denn, wenn man einmal hingegangen ist, ob sie einen nicht gleich da behalten? Als Brigadier oder so? Ach, das ist noch nicht mal so schlimm. Nur, weißt du, verantwortlich darfst du bei sowas für nichts sein. Da mussten sie doch neulich an der Stalinallee einen Haufen neu eingesetzter Türen wieder rausreißen, weil's zu schnell gemauert hatten. Ach, alles viel zu feucht war. Na, was glaubst du, was der Verantwortliche eins aufs Dach gekriegt hat? Siehste, und da sollen wir hin? Och, wie leicht kann bei der Dunkelheit einem so ein Mauerstein ins Kreuz fliegen? Ja, und nachher kriegst du von der SVK keine Rente. Ich sage dir, Genosse Schnorchel, lass uns lieber zum Skilaufen fahren. Meinst du? Ja, wenn uns da mal eine Skispitze abbricht, dann kriegt kein Hahn danach. Was haben wir Spitzenfunktionäre denn beim Entrümmern oder beim Schrottsammeln verloren, hm? Da oben, du, verstehst du? Da mit dem Mann zwischen den parteieigenen Skihasern. Alter Schäker. Und einen anständigen Grog gebraut, dann wäre man das Jahr 1951 mal planmäßig vergraben. Genosse Schnorchel, wie? Ach ja, wenn man so zurückdenkt, ein tolles Jahr. Ein verdammt tolles Jahr, Genosse Schnorchel. Diese Erfolge. In unseren Zeitungen. Diese stürmische Produktion. Für unsere Freunde. Diese Konferenzen. Rund um die gesamtdeutschen Tische. Ja, und weißt du noch, im April, die Europäische Arbeiterkonferenz gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands? Das war damals, wenn ich nicht irre, als mein Freund in der volkseigenen Kinderwagenfabrik auf einmal Maschinengewehre zusammenbauen musste. Versehentlich, bin sie versehen. Natürlich. Ja, und dann die Mai-Feierlichkeiten. Was? Ja, volle Züge nach Berlin, miese Umzüge bei uns zu Hause. Und wie uns die feindlichen Agenten durch so einen fingierten Telefonanruf in diese Westberliner Waldbühne gelockt hatten. Und wir auf kürzestem Wege nach Westen türmen mussten, um wieder in Osten zu kommen. Ja, und dann hinterher die Pleite mit deinem Transparent. Sag mal, was hast du da eigentlich draufgeschrieben? Unser Lebensstandard morgen so gut wie heute. Und dann gab's im Mai und Juni weniger Fleisch, dafür mehr Eier und Fisch. Na und das Theater mit den Sonderschichten am 5. und 6. Mai. Ach, diese Blamage. Ein Schritt vor, zwei zurück. 14 Tage später, da hatten sie Alex Stark, unseren zweiten FDGB-Vorsitzenden, abgesägt. Weißt du noch? Ja, und ich kriegte so ein komisches Flugblatt ins Haus geschickt. Genosse, geht dir's an den Hals, nimm zur Beruhigung Ulbrichtsalz. Ach, das waren Zeiten. Ja, wie dann die vielen Abkürzungen aufkamen. VTV, verdienter Tütenkleber des Volkes. Mhm. Oder Köhm, für uns Volkskorrespondenten, Kommandeur der öffentlichen Meinung. Und Fever. Fever? Na ja, Fortschritt, Einheit, Wohlstand, Aufbau. Und wenn es mit Wasser in Berührung kommt, dann löst sich alles auf. Pinsel! Na ja, so war's doch. Und erst die Friedensbriefe nach Westdeutschland. Was habe ich alleine produzieren müssen? Schreibst du schon einen Friedensbrief? Schreibst nicht, da liegst du schief. Und kannst du dich noch auf den 1. Juni, an den Tag der Volkspolizei erinnern? Klar, ja? Genosse Schnorchel. Ach, das war doch der Tag, wo sie die ganzen Volkspolizisten in die Kaserne gesperrt hatten, damit keiner auf die Idee kommen sollte, wir hätten schon eine Volksarmee, weil wir doch gerade die Volksbefragung gegen die Remilitarisierung durchziehen mussten. Ja, ja, und dann, ach, dieser Juni, übrigens der Monat der deutsch-chinesischen Freundschaft gewesen, Pinsel. Juhu! Das war eine Sache. Ach, leider kamen uns dann die verdammten Kollektivverträge zwischen die Freundschaftsversammlungen. Nur nicht daran denken, Genosse Schnorchel, und gar nicht davon sprechen. Ja, ist besser so. Das war doch damals, weißt du, als sich der Genosse John Pete ausgerechnet hatte, dass wir in unserer DDR täglich 32.000 volle Arbeitstage durch überflüssiges Händeschütteln verschwenden. Und eines Tages unsere Parteizeitung in Thüringen mit dem Untertitel Ruski go home erschien. Und meine Kinder von den Weltfestspielen nach Hause kamen und immer im Chor riefen, aus gutem Grund ist Wilhelm rund. Ach, wir haben schon was mitgemacht, Pinsel. Aber ich noch daran denke, im August, du, in Saalfeld. Die Schreibmaschine aus dem Fenster, aus dem ersten Stock auf die Straße. Ach, dieser Aufruhr. Und wie sie die Volkspolizisten verdroschen haben. Hm. Ich immer mittendrin, auch mein Kopf. Ja, und wie dich nachher einer im Zug fragte, ob du aus Korea zurückgekommen wärst. Und steif und fest behauptete, doch, sie waren in Korea. Ja, und nachher hattest du bloß die Handschuhe an, die der bei der Spendensammlung für die Koreakämpfer abgegeben hatte. Junge, das waren Geschichten. Ach, ja. Das kann ich dir sagen. Nachher sind wir beide gleich zum Ernteeinsatz gestartet, weißt du noch? Die Dreschmaschine mit dem volkseigenen Sieb ohne Löcher, ne? Ja? Und dann deine Gespensterjacht nicht zu vergessen. Und der November erst. Ach, mir wird doch ganz schwach in Knien, wenn ich daran denke, wie unsere FDJ-Ortsgruppe auf den Marktplatz zog und dieser Idiot da von... nicht so laut. Ja, ich meine, dieser Idiot von Referent für 1952 eine neue Kontrollkommission forderte. Eine UN-Kontrollkommission. Ja, mein Lieber, die Agenten haben uns schon was zu schaffen gemacht. Ein hartes Jahr, kann man wohl sagen. Aber im nächsten, mein Jutta, da sollst du mal sehen, wie es vorwärts geht. Überall, radikal, mit Volldampf. Ja, ja, und Stromsperren. Wir brauchen nur noch eine richtige Parole, Pinsel. Weißt du, so eine zündende Parole für 1952. Ja, ich glaube, Genosse Schnorchel, die haben schon andere für uns aufgestellt, die Parole für 1952. So. Die hört man nämlich überall jetzt. Wir leben wie die Russen, einfach und schlicht. Früh morgens keine Butter und abends kein Licht. Die Kartoffeln nimmt der Pole, der Tscheche das Licht. Wir haben die Freundschaft. Mehr brauchen wir nicht. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Wir wiederholen heute Episoden aus einer RIAS-Reihe, die in den 50er Jahren in fiktiven Kneipengesprächen die Lage in der DDR parodierte. Am 12. Juli 1952 tagt die zweite Parteikonferenz der SED. Pinsel ist erschöpft. Es folgt ein unterhaltsames Streitgespräch über Dauerreden und die stalinistische Zukunft des Landes. Und ich sage dir, Pinsel, da ist der Wurm drin. Ich kann nicht mehr, Genosse Schnorchel. Was? Ich bin am Ende. Reiß dich doch zusammen. Bitte behandle mich wie Lohagen, den Zweiten. Aber lass mich wenigstens hier in Ruhe. Wer wird dann gleich die Flinte ins Korn werfen? Was heißt hier Flinte? Hör mir doch auf mit Flinten. Ich selber werde mich ins Korn werfen. Verstehst du? Kopfüber eintauchen. Mit voller Wucht. In Doppelkorn. Ja. Nein. Und zwar aus ehrlichem Kummer, Genosse Schnorchel. Aus... Wie? Ach, Prost. Vergiss nicht, du hast eine Verpflichtung. Du bist Konferenzteilnehmer. Teilnehmer? Jawohl. Abnehmer wolltest du wohl sagen. Was? Abgenommen habe ich, pfundweise. Ja. Bitte, 7 Stunden. 7 Stunden hat allein der Genosse Ulbricht auf uns eingeredet. Rekordnorm, was? Wie ein Wasserfall in der sächsischen Schweiz. Das soll erst mal einer nachmachen. Unser Generalsekretär, der Hennecke der Rhetorik, der Meister der Dauersprachkunst. Ach! Er lebe! Nein, Genosse Schnorchel. Bitte, ich stehe nun nicht mehr auf. Und ich lasse auch keinen mehr hochleben. So denn nicht? Seit Tagen geht das nun schon so. Auf, nieder. Auf, nieder. Hochrufe. Pfui-Rufe. Wieder Hochrufe. Die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen. Hm? Die Delegierten spenden begeistert Beifall. Ah. Und dann noch gestern dieser Marathonlauf da quer durch Berlin. Nebst Vorbeimarsch. Schön. Die reinste vormilitärische Ausbildung. Na und? Na, macht dir das vielleicht keinen Spaß? Ich verstehe das alles nicht mehr. Hier in der Nähe von Berlin, da soll ja ein Genosse sogar Selbstmord verübt haben. Wie? Selbstmord, weil er nicht an dieser Parteikonferenz teilnehmen durfte. Na bitte. Da solltest du dir ein Beispiel dran nehmen. Weil ich teilnehmen darf, Genosse Schnorchel? Also Pinsel! Bitte, hier, guck dir bloß mal meine Hände an. Na und? Spielen vom Beifall klatschen, noch und noch. Wer nicht klatscht, der fällt auch unangenehm auf. Mhm. Wohl nicht mit der Parteilinie einverstanden, was? Fragte mich einer, als ich mal nicht, verstehst du? Dabei wollte ich doch nur endlich mal mein Frühstückspaket auspacken. Das ist die sozialistische Kontrollmöglichkeit. Und wer die Rede nicht noch mitschreibt, um seinen Eifer zu beweisen, der macht sich verdächtig. Mhm. Dabei steht doch alles hinterher genau in der Zeitung. Ja, was willst du? Eifer wird belohnt. Ich verzichte, mein Lieber. Noch ein Titel, ne? Verdienter Eiferer des Volkes, wie? Ich danke, du. Mir reicht's. Also, Genosse! Bei der Affenhitze. Stundenlang in diesem Konferenzstall. Stall? Jawohl, Stall. Soll früher mal der Zentralviehhof gewesen sein, Genosse Schnorchel, wo wir jetzt haben. Das ist eine bösartige Verleumdung. Überhaupt merke ich schon, woher der Wind weht. In West-Berlin gewesen. Was? Hm? Mein Lieber, Agenten getroffen. Aber wir dürfen doch gar nicht. Also genau erkenne ich die Argumente des Klassengegners. Aber Klassengegner? Mein Lieber. Pinsel, Junge, nur reiß dich doch mal zusammen. Na, Kopf hoch. Na Mensch, wenn man... Ja, schön. Zugegeben. 7 Stunden für eine Rede ist ja ein bisschen viel. Ja, doch. Das meine ich auch. Ich weiß, ja. Noch nicht mal der frühere Führer hat das... Aber der Schluss, ach, der Schluss! Stalin war sein letztes Wort. Da trugen Sie gerade meinen Nebenmann fort. Das unterbrech mich doch nicht. Hast du denn gar kein Gefühl für Pietät? Stalin war sein letztes Wort. Da sah ich, wie ein altes, delegiertes Mütterchen spontan in Tränen ausbrach. Freudentränen. Ja, natürlich. Nein, wie er das sagte, Stalin... Ach, was da alles drin lag. Mein Lieber, welche Ehrfurcht, welche Liebe. Vaterlandsliebe, nicht? Ja, auch natürlich, gewiss. Na, und dann das Programm, Pinsel. Ach, das Kampfprogramm für unsere, für deine Zukunft. Junge, deine sozialistische Zukunft. Was denn? Was denn? Wir haben noch gar keinen Sozialismus? Hm? Der kommt erst noch? Aber ja, er naht, Pinsel. Er naht mit Brausen. Wie der Frühling. So überraschend wird er über dich hereinbrechen. Unser Sozialismus. Nein. Stell dir vor, du ein Mitmaurer, nein, ein Miterbauer des Sozialismus. Und ich habe immer gedacht, schlimmer kann es nur nicht mehr kommen. Das wird ein Leben. Prost, Prost, mein Jutta, auf unsere Volksdemokratie. Volksdemokratie? Ja, natürlich. Das ist unsere nächste Station. Da gehen wir mit Volldampf drauf los. Genau wie Polen, Ungarn, Rumänien. Rumänien? Ja, allerdings. Das ist doch das Land, wo die schöne Geschichte herkommt. Was für eine Geschichte? Na, dass die Sowjetunion 3 Weizenernten im Jahr hat. So? Mhm. Eine in Rumänien, einen in Ungarn und einen in Polen. Alter Freund. Na, was man sonst noch so hört, Genosse Schnorchel, aus den Volksdemokratien, das ist auch nicht gerade Vertrauen erweckend. Also, da hört sich doch alles auf. Willst du vielleicht behaupten... In Ungarn machen sie eine Staatsanleihe für die Armee. Und wer nicht bezahlt, der kommt in die Zeitung. Mit Recht. Hm? Wird das nun etwa bei uns auch so eingeführt? Oder heißt das weiter nationales Aufbauprogramm? Also ich bin sprachlos. Woher du... Na, und in Polen, da soll ja die armen Menschen aus Was? Kummer schon derart dem Trunke verfallen sein, dass... Beweise? Machen die das nun, weil sie unter dem Sozialismus so viel Geld verdienen? Oder... Das steht ja nicht zur Debatte. Hier geht es um... Weiß ich doch, Genosse Schnorchel, weiß ich doch. Bloß, das musst du doch zugeben, dass sie in der ungarischen Volksdemokratie die Hunde alle kahl scheren, weil die Haare in der Industrie zu Matratzen verarbeitet werden. Ist doch sehr seltsam, ne? Wieso? Wenn ich da an meinen schönen langhaarigen Dackel denke... Ach, Dackel, Dackel! Wenn das sozialistische Vaterland ruft, dann ist es deine Pflicht, auch deine Haare, nicht wahr, auf dem Altar der Industrie zu opfern. Aber ich habe doch gar keine mehr. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Dann spendest du eben deinen goldenen Ehering. Nein! Im sozialistischen Staat werden sowieso bei der Trauung bloß noch Ehelittringe ausgegeben. Ach. Wir wollen doch mal sehen, nicht? Ob wir nicht ohne den bürgerlichen Krimskrams auskommen. So, denkst du? Opfer, mein Lieber, Opfer stehen am Wege zum Sozialismus. Dann will ich dir mal eins sagen, Genosse Schnorchel. Ja? Die 4000 da drüben im Zentralviehhof, die haben wie die Stiere gebrüllt. Vor Begeisterung, sagen sie. Aber die anderen alle da draußen im Lande, glaubst du, denen imponiert unsere Konferenz? Na, erlaube mal. Die sind nämlich nicht so dumm wie wir. Nimm ich aus. Wie wir uns einbilden, Genosse Schnorchel. Was redest du da? Ich kann mir nicht helfen. Ich muss immer daran denken, wie neulich so ein hoher Genosse in meinem Betrieb eine Rede gehalten hat. Weißt du, so mit Parteischulen, Tonfall, so ungefähr. Kollegen, ihr habt euer Soll glänzend übererfüllt. Ihr seid so fortschrittlich, ihr habt einen solchen Planvorsprung, dass ihr schon für das Jahr 1959 arbeitet. Aber, so sagt ihr, nicht wahr? Vergebens habe ich an euren Arbeitsplätzen nach dem Bilde des Mannes gesucht, der eure Arbeit stets beflügeln sollte. Nach dem Bilde unseres weisen Lehrers und Führers, Josef Vissarionowitsch Stalin. Weißt du, was da einer aus dem Hintergrund gerufen hat? Na? Was wunderst du dich, Genosse? Du hast doch selber gesagt, wir arbeiten schon im Jahre 1959. Pinsel und Schnorchel wissen, wo es lang geht. Die nächste unserer heutigen Episoden sendete der Rias erstmals am 4. Juli 1953. Es geht um den sogenannten neuen Kurs im Land, ein Kurs, den Pinsel kritisch sieht. Schnorchel dagegen ist begeistert, bis ihn sein Freund auf dem Klavier eines Besseren belehrt. Und ich kann dir sagen, mein lieber, verehrter Pinsel, da ist der Wurm. Vorsicht, Vorsicht, du. Mach keine Dummheiten, Schnorchel. Ich wollte doch nur sagen, da ist kein Wurm drin. Also absolut wurmfrei, unser neuer Funkelnagel, neuer Kurs. Ja, kein Wurm drin. Nee. Ja, der neue Kurs ist der Wurmfortsatz unserer Blindgängerpolitik. Also du musst mich nicht gleich wieder vor den Kopf stoßen. Es ist wirklich nicht schön. Du weißt doch, dass ich nach wie vor zu unserer Partei stehe. Die Dummen werden nicht alle. Von ihr, Pinsel, kann ich lernen. Lernen. Sie führt mich in alle Richtungen. Sie hat mich gelehrt, wie man den Sozialismus aufbaut. Nun lehrt sie mich, wie man den Sozialismus abbaut. Also einfach alles kann man von ihr lernen. Scharf und stumpf zu sein, schwarz für weiß zu halten. Ja, na langsam nun. Nun schwärmen wir nicht wie ein Backfisch von den Wechselbädern deiner kreislaufgestörten Parteiführung. Freu dich doch mit mir, Mensch, dass die neulich schwer ins auf den Hut bekommen haben. Ja, das war was, mein Lieber. Ach, ich bin ja so guter Stimmung. Na, und du? Du? Ich bin auch guter Stimmung. Merkst du es ja nicht? Jelensener Stimmung, so ja. Nur aus einem anderen Grunde als du. Ja. Aus was für einem Grunde denn, ne? Ach, weil es nur wieder Fleisch auf Fleischmarken gibt und weil... Ach, Pinsel, es ist so... So schön. So groß. So gewaltig. Ja, was denn? Na, weil nun auch die Waschanlage am Block 40, dem schwarzen Punkt unserer jungen Republik, erneuert wird. Herrmännchen hat's versprochen. So, welches Herrmännchen denn? Na ja, mein Ochsen, Mitglied des Zentralkomitees der SED. Er hat den Arbeitern eine neue Waschanlage zugesagt. Ach, sieh mal an, der Ochsen im Haus erspart den Weihnachtsmann. Ja. Ja, und meine alte Tante, meine liebe alte Tante. Ja, die ist spontan in die SED eingetreten, weil sie auch gern eine Waschanlage hätte, ja? Ja, das wolltest du doch sagen, nicht? Och, nein, nicht doch. Meine Tante darf jeden Monat ein zollfreies Geschenkpaket empfangen. Na du, pass nur auf, dass kein Schlagring da drin ist. Sonst gefährdet die alte Dame die demokratische Ordnung. Doch, du willst ja nicht sehen, dass unser neuer Kurs ein neuer Kurs ist. Sag mal, könnten wir nicht von etwas Vernünftigerem reden, Schnorchel? Hm? Aber, Genosse Pinsel, lass dich doch überreden. Überzeugen, wollte ich sagen. Die Vergangenheit unserer Partei war schuld. Hm. Nicht wahr? Die Gegenwart ist Sühne. Und die Zukunft wird ja, furchtbar. Ach, na ja, schöner denn je. Also schöner denn je zuvor wird die werden. Ach, nee. Ja, sag mal, wie wär's denn mit einer kleinen Annonce im neuen Deutschland? Hm? Arme schuldig geschieden, Regierung sucht neuen Anschluss zwecks späterer Heirat. Kleine Mittel als Staatsreserve vorhanden. Pinsel! Pinsel. Pinsel? Dass ich trotz deiner beschämenden Worte noch weiter mit dir diskutiere, das ist nur auf den neuen Kurs zurückzuführen. Naja, auch du bist ein ehrlicher, irregeführter Arbeiter. Quatsch mit Soße. Nun hast du denn ja kein Mitleid, Pinsel. Ach, auch ich hab Sorgen, mein Jutta, trotz des neuen Kurses. Oder gerade wehen des neuen Kurses. So? Ja, ja. Naja, Gott, ich weiß nicht, ob ich mich dir anvertrauen soll. Kannst du es ja auch bleiben lassen. Nee. Hör mich doch an, Pinsel. Mein Freund. Ja, na, was ist denn los? Hm? Wenn der neue Kurs getreu den Lehren der Partei Lenins und Stalins nach einer gewissen Zeit wieder zurückführt zu unseren liebgewordenen Maximen, zu Klassenkampf und Sozialismus, na, dann ist es ja gut, nicht? Hm? Ja. Weißt du, so wie damals in der Sowjetunion. Ja, ich weiß schon, ja, die neue astronomische Politik. Ökonomische Politik. Auch gut, meinetwegen. Dann wäre ich ja beruhigt. Der Genosse Oelsner hat es ja neulich angedeutet. Der hat gesagt, das Ziel, hat er gesagt, ist geblieben. Nur streben wir es jetzt langsamer an. Schön, nicht? Da dürfte wohl der Wunsch der Erzeuger des Gedankens gewesen sein. Auch Oelsner fürchtet um seinen ideologischen Kopf. Ach, Pinsel, du bedrückst mich. Siehst du denn nicht die geschichtliche Parallele, Junge? Wie damals in der Sowjetunion, so wird auch diesmal... Du vergisst den 17. Juni. Oh nein, den werde ich leider nie vergessen können. Ja, na also. Deine geschichtlich paralysierte, parallele Sowjetunion hat ihn ja schließlich aus nächster Nähe miterlebt. Du, pass nur auf, wenn aus dem neuen Kurs eine neue Politik wird. Keine Atempause, sondern pausenlose Atemlosigkeit. Pinsel, du bestätigst meine schlimmsten Befürchtungen. Junge, ich glaube, wir haben die Sowjetunion schwer enttäuscht. Schwer getäuscht. Wenn sie nur nicht das Interesse an uns verliert. Ja, wenn sie es nur nicht schon hat, mein Bester. Tief bewegt erlebe ich in diesen Tagen das Wunder der Freundschaft. Die Sowjetsoldaten ringen um jede Arbeiterseele, Pinsel. Im Freistilschnorchel mit Doppelnäsern. Na, spotte du nur. Was wir jetzt erleben, ist über jeden Hohn erhaben. Ja. Sag mal, hast du auch Blümchen abgegeben? Jawohl. Mit Blumen überschüttet habe ich unsere uniformierten Freunde. Und mit einer jungen Sergeantin habe ich getanzt. Du? Getanzt, Pinsel. Du? Ach, es war eine Lust. Ja, im Lustgarten, ne? Bin jetzt noch ganz außer Atem, obwohl es gestern war. Ja, gratuliere. Ich meine, da kannst du dir gratulieren, wenn das so weitergeht. Ja, der 17. Juni hat diese Freundschaft neu belebt. Ja, noch ein paar solche Panzereinsätze und die Freundschaft kennt keine Grenzen mehr. Ich habe einem sowjetischen Soldaten meine Waffe übergeben, Pinsel. Es war ein großer Augenblick. Ich brauche sie ja auch nur nicht mehr, nicht? Seit die Gesellschaft für Sport und Technik opferfreudig dem neuen Kurs gewichen ist. Feierlich habe ich sie ihm überreicht. In der festen Überzeugung, dass er sie richtig zu verwenden weiß, wenn die... Wenn die Missstimmung der Arbeiter in der Stalinallee über die unzureichende Waschanlage wieder einmal drastische Formen annimmt, nicht wahr? Ach, lass doch. Du nimmst mich nicht ernst. Nimmst du dich denn ernst? Allerdings, dem Ernst der Lage entsprechend. So, ich denke, es ist alles so lustig. Wenn du sogar auf der Straße tanzt. Naja, natürlich, stimmt. Ach, wenn die sowjetischen Freunde Ziehharmonika spielen, da wird einem ja das Herz wieder leichter. Und wie die spielen, ach, diese Musik. Und dann die frohen Gesichter der Bevölkerung, die nun wieder tun und lassen kann, was sie will. Tun kann, was sie nicht will. Und lassen muss. Was sie will, wolltest du doch sagen. Ach, Pinsel. Wenn es nur in den letzten Jahren mehr Ausnahmezustände gegeben hätte, dann hätte schon eher Blumen geregnet. Aber es wusste ja sicher niemand, dass die deutsch-sowjetische Freundschaft am besten im Ausnahmezustand gedeiht. Pinsel, nun sei doch nicht so. Sei doch froh und lustig. Na, lass uns doch das Wochenende nicht so trübsinnig beschließen. Hm? Ja. Hast recht, Schnorchel. Nachdem der neue Kurs Freiheiten auf allen Gebieten garantiert, werde ich auf einem Gebiet Gebrauch davon machen, ja? Ja, auf welchen denn, bitte? Auf welchem, Pinsel? Sagen wir auf dem Gebiet der leichtmusischen Musik. Aha. Ja, da wir keine sowjetischen Soldaten da haben, müssen wir eben selber welche machen, ja? Ist ja witzig. Selber? Wo denn? Das heißt, was denn? Ja, da steht doch ein Klavier, nicht? Ja. Also pass mal auf, wie ich im neuen Kurs über die Tasten streiche. Naja, ist gut, ich bin einverstanden. Komm, mir soll's recht sein. Ja. Bin ich aber gespannt. Ja, Momentchen bitte. So, also, hör mal zu, ja? Kennst du das? Ja, natürlich. Auferstanden aus Ruinen. Ach, schön. Gut. Junge, ich wusste ja nicht, dass du so talentiert bist. Ja, warte nur, es kommt noch talentierter. Pinsel, hör auf! Also ich finde das ungebührlich. Du musst doch unser nationales Kulturerbe hüten. Ich bin ja nicht mehr erbberechtigt, Schnorchel. Wie ich dir schon neulich sagte, trat ich aus der Partei aus. Hässlich, hör doch auf, Pinsel. Die Leute werden dir schon aufmerksam. Also gut, bitte, lassen wir's. Ja, obwohl ich noch was ganz besonders Nettes im Repertoire habe. Aber bitte, wenn du nicht willst. Nein, was hast du denn noch? Vielleicht, wenn es wirklich was Nettes ist, lass doch mal hören. Ja, gut, also los geht's. Ja, spiel doch weiter. Die Partei, die hat immer... Weiter, Pinsel, weiter, ist zu schön. Schnorchel, hallo! Lauf doch nicht weg! Die Partei hat immer recht. Ist er weggelaufen. Sowas. Ob ihm mein Spiel nicht gefallen hat? Oder ob er... am Text zweifelt? Da ist doch der Wurm drin. Ein letztes Mal für heute, die Erstsendung am 22. Mai 1953. Es geht unter anderem um Kultur und Kunst. Pinsel hat sogar O-Töne von Walter Ulbricht im Gepäck. Für Schnorchel wird das Mäkeln seines Freundes unerträglich. Er weiß sich nur noch, mit einer parteiamtlichen Rüge zu helfen. Noch einmal viel Spaß. Ich kann dir sagen, mein lieber Pinsel, es ist ein Wurm drin, ein dicker Wurm. Ja. Ob Würmer auch unter der Hitze leiden, Genosse Schnorchel? Weiß ich nicht. Wünsch nur, unsere Produktionskurve würde so klettern wie das Thermometer. Unerträglich. Das ist ja hier mein Parteibuch im Brustbeutel. Das ist bereits seit mehreren Tagen aufgeweicht. Und uns gelingt man doch nicht, es in den trockenen Zustand zurückzuführen. Ja, duscht hat man es nicht zum Aushalten. Genosse Ober, Flasche Selters. Gib dir keine Mühe, Genosse Schnorchel. Es gibt keine Selters in unserer sauren, kohlearmen Wirtschaft. Ich wollte sagen, in unserer coolen, säurearmen Wirtschaft, ja. Der Durst des Staatsbürgers steht im umgekehrten Verhältnis zum Organisationstalent des staatlichen Handels. Fantasiere nicht. Ich mir eben eine Limonade bestellen. Da gibt's ja auch keine. Hast du nicht die Berliner Zeitung gelesen? Nee. Oder doch. Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, da hat nämlich gestanden, was der kapitalistischen Wirtschaft möglich ist, sich aus Profitinteressen dem Bedarf anzupassen, das müsste unserer Wirtschaft erst recht möglich sein. Ja, das ist ja allerhand. Die kapitalistische Wirtschaft als Vorbild? Hm? Na, sowas. Ich werde das untersuchen lassen. Kleine Aktennotiz an Elli Schmidt. Ach, mach dir doch keine Sorgen, Genosse Schnorchel. Das ist doch schon so schwer und so schwer zu tragen, unsere liebe kleine Genossin Ellie. Keine Verniedlichung unserer führenden Genossen. Ja, führend ist gut. Wohin soll denn das noch führen? Was sagst du denn übrigens zu ihrer letzten Rede vom KZ? ZK? War es wirklich ihre letzte, du? Aber so war das doch nicht gemeint. Obwohl man das nie wissen kann. Ja. Na, wir werden ja sehen. Eine schöne Rede. Eine zuversichtliche Rede. So, was hat dich denn daran zuversichtlich gestimmt? Na, dass sich der Klassenkampf verschärft, Genosse Schnorchel. Das fand ich so schön und wie sie es gesagt hat, so fraulich. Wieso hat dich denn gerade das zuversichtlich gestimmt? Hast du denn nicht gelesen, dass die Verschärfung des Klassenkampfes eine der Hauptursachen unserer Versorgungsschwierigkeiten ist? Na ja, aber wenn es schon keine Margarine gibt, nicht, dann soll sich doch wenigstens etwas verschärfen. Ich sehe das ideeller als du. Also, du musst das konkreter sehen, Pinsel. Lass uns das Thema wechseln. Ja, bitte. Von mir aus sehr gern. Ja, wovon wollen wir denn sprechen? Wollen wir über das alte Mütterchen sprechen, das da zu Ehren des Geburtstages unseres liebenswürdigen Genossen Ulbricht 8000 Ziegelsteine putzen will? Obgleich sie schon 77 ist? Ach, lass doch die alte Frau in Ruhe. Die schafft's ja doch nicht bei der Ernährung. Was soll denn überhaupt Ulbricht mit 8000 Ziegelsteinen, sag mal? Ja, na, besser ist, sie werden für ihn geputzt, als nach ihm geschmissen. So unkultivierte Bemerkung. Ja, na, apropos unkultiviert. Du, was sagst du zur marxistischen Kulturpleite? Wie bitte? Also ich höre wohl nicht recht. Na, ich meine doch den Reinfall mit der Kuba-Forest-Kantate da, bei der Karl-Marx-Feier. Ach so. Der Beschluss des Sekretariats des ZK. Ja, ja. Na ja, na gut. Was ist denn schon dabei? Kuba ist erledigt. Das ist alles. Tja. Ein formalistischer Dichterling kann nicht mehr am fortschrittlichen Kulturkörper schmarotzen. Ist ja wohl klar. Aber schrecklich, du. Unser poetischer Sonnenstrahl Kuba. Es hat sich ausgestrahlt. Jetzt kannst du von kubanischen Nächten sprechen. Ja, es ist sehr finster. Warum hat er das getan? Die Frage ist falsch gestellt, Genosse. Du musst fragen, warum hat er das tun dürfen? Wer hat es ihm denn erlaubt? Eon Rentsch. Der schwarzhaarige Herr Rentsch, Leiter der Abteilung Schöne Literatur und Kunst beim ZK. Mhm. Auch er, mein lieber Pinsel, ist den Weg aller Funktionäre gegangen, die von der Parteilinie abweichen. Ausgeschlossen von allen seinen Funktionen. Die Würde der Feier sei durch die Kantate herabgesetzt worden, so stand es im ZK-Beschluss. Mhm. Kuba sei noch nicht frei. Ist er denn verhaftet? Nein, noch nicht frei von komsomolistischen Tendenzen. Kosmopolitistischen Tendenzen. Ja, ja. Und er soll in den Versen expressionistische und symbolistische Gedankenbilder verwendet haben. Unsere realistische Kunst ist kein Expressionpinsel. Er hätte das nicht tun sollen. Ach ja, nur haben wir bald ja keinen mehr. Nee. Hätte er sich doch mal bloß an Walter Ulbricht gehalten, nicht wahr? Was hat denn der damit zu tun? Wie? Na, der hat es doch damals so schön gesagt, was wir brauchen. Soll ich dir das mal vorspielen? Wieso denn vorspielen?